heute mit Dominik. Ja, hallo. Und mit Martin. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Gefühlt irgendwie 2 Wochen später, aber es ist nur 1 Woche später. Ja, so ist es, wenn man ein bisschen mal ein paar Tage später aufnimmt. Ja, ja. Also zwei. Zwei. Und genau, voll oder zwei. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall sind wir wieder da. Auch voll nach Zeitplan oder so, den es ja nicht gibt. Ja, aber trotzdem, also den wöchentlichen Rhythmus haben wir bisher eingehalten und haben wir auch weiterhin vor. Ja. Manchmal verschiebt sich so ein paar Tage hin oder her und vielleicht machen wir auch mal Urlaub, wer weiß. Ja, aber jetzt so nächste Woche wird eh spannend mit Republika und so, bin ich ja nicht da. Ja, genau. Sehen, wie dann die nächste Folge so läuft. Aber du bist ja lustig unterwegs und du bist ja voll ausgestattet mit sämtlichen Utilities. Naja, den R24 werde ich jetzt nicht mitschleppen, aber mal gucken. Ja, aber du hast ja noch so ein, wie hieß das Ding? Zeug. Zeug. Zeug, das gut Audio aufnimmt. Ja, Sony PCM10 oder so. Also ein R, ein iPad 2, Internet, alles da? Alles da. Na, mal gucken. Mal gucken, was sich so zusammengeht. Und das bringt uns. Oh, ich habe ganz wenig Batterie auf dem iPad, sehe ich gerade, aber es sollte reichen. Das ist spannend, aber wir haben ja groß getönt, dass das iPad 2 so toll genauso viel Batterie hat wie das alte und ewig hält. Falls es nicht der Fall ist, macht es auch nicht, sag mal, keine Einspieler. Genau, ich sage jetzt 23% und zum Schluss können wir dann nochmal prüfen, wie es dann hat. Aber weil wir von letzte Woche schon sprachen, ich habe letzte Woche immer Rec-Sprech gesagt, statt Rec-Sprecher. Ja, ich habe einen Twitter-Account. Und hatte dann eigentlich vor, so mir auch noch den Rec-Sprech zu klauen auf Twitter, aber da habe dann doch kalte Füße bekommen. Hat dann irgendjemand anders gemacht. Aber er hat einen privaten Account draus gemacht. Ja, ja. Aber naja, es wäre auch lustig gewesen so. Naja, ja, ist unsicher alles. Also voll unsicher alles, aber falls ihr unsicher lesen wollt, was die Propagandamaschine so ausspuckt, Rec-Sprecher. Aber in dem Kontext, ich meine, der Rec-Sprecher hat reagiert und hat sich selber verifizieren lassen von Twitter jetzt. Hat jetzt so da Verified geht das, oben. Geht das überhaupt? Also anscheinend. Ich dachte, Twitter hätte aufgehört, das zu machen. Die haben es bekommen und er hat auch drüber getwittert, dass er nach vielen Anfragen jetzt darauf eingegangen ist. Anscheinend macht Twitter das dann noch auf Anfrage bei besonderen Leuten. Ich weiß es nicht genau. Wenn man der Regierungssprecher ist wohl, ja. Mal sehen. Naja, aber soweit dann auch zu dieser Sache und dann auf zu neuen Ufern. Ja. Die Medienrevolution setzt ein. Es gibt jetzt Magazine fürs iPad. Aha, ich merke schon, ein Enthusiasmus sondergleichen. Naja, also wir können ja nochmal rekapitulieren. Es gab so vor ein paar Wochen ja diese Aktion von Murdoch mit The Daily. Oh ja. die ja irgendwie die Medienrevolution eingeleitet hat auf dem iPad in worst possible way, so ungefähr. Ja, also man kann sich das nochmal angucken oder nicht, muss auch nicht. Man kann sich das auch nochmal anhören. Ja. Also, da hat sich ja nicht viel getan, obwohl auf Twitter, jetzt wenn man sich über die Daily-App beschwert, kriegt man gleich eine Antwort so von wegen, hast du dir die neue Version schon angeguckt? Das ist jetzt alles viel besser geworden. Ja, genau. 1005 oder so. 1005. Oder 105. 105, glaube ich. Aber irgend sowas. Ja. Ja. Die Inhalte sind nicht besser und naja. Naja, aber auf alle Fälle Magazin. Es geht um Atomic Smack. Atomic Smack. Genau, Atomic Smack hat uns, also ich bin nur über, ich habe, leider weiß ich seinen Twitter-Account nicht, aber vielen Dank für den Hinweis auf das Ding. Also über Twitter darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ein iPad-Magazin jetzt gibt mit den Area 5-Leuten in Kooperation. Ja, also muss man dazu sagen, Area 5 sind die Jungs, die... Sind das nur Jungs? Das sind nur Jungs. Das sind diesmal nur Jungs, ja. Gut, also die haben vorher für OneUp gearbeitet, haben da die OneUp-Show gemacht, also auch so ein Videoformat zu Computerspielen, sind von da aus weiter dann in die Selbstständigkeit abgerutscht, weil EGM oder OneUp halt verkauft wurde, haben dann Co-op gemacht, waren damit auch kurze Zeit bei Revision 5. Genau, und heißen trotzdem Area 5 schon so ein B. Ja, ja. Und Revision 5 war praktisch ihr... Sender in Anführungszeichen. Ja, ja. Revision 5 ist ja dieses Video-Internet-Label, unter dem halt viele Videoformate rauskommen. Mhm. Da waren sie auch kurzfristig unter den Fittichen, haben dann allerdings wieder aufgehört. Da gab es wohl ein bisschen Zwist. Ja, so 10 Folgen oder so. Ja, ja. 15, weiß ich nicht. Koop. Ja. Kann man, glaube ich, noch angucken. Oder haben sie nicht gepullt, die alten Folgen? Nee, sollte man noch gucken können, auch auf YouTube und so. Sind nach wie vor tolle Sendungen, habe ich immer gern geguckt. Ja. Und die machen jetzt eben Videos für ein Magazin, für ein iPad-Magazin. Eben das Atomic Smack. Genau. Was es nur fürs iPad gibt und eben genau darauf ausgelegt ist. Erscheinungsrhythmus haben sie sich noch nicht festgelegt, glaube ich. Ist eine App, die kostet nichts und ist dann eine Ausgabe kostet $1. Mhm. Also 79 Euro Cent bei uns. Kann man auch hier kaufen, muss man nicht einen US-Account dafür machen. Okay. Und wenn man die dann kauft, dann lädt man so ein Batzen Magazin runter. Genau, das ist so die Stelle an diesem Ding, die noch sehr optimierungswürdig ist. Ja, weil diese einerseits ist dieser Batzen wirklich ein Batzen, also 500 Megabyte oder so. Mhm. Und die Server, von denen das kommt, sind wohl auch nicht die schnellsten, weil unsere Leitung hier wäre dicker als die Geschwindigkeit, wie das Zeug ankommt. Ja. Und gleichzeitig haben sie natürlich leider einen ziemlichen Fauxpas mit dem Magazin gemacht. Wenn man jetzt nicht gerade das iPad 2 schon in den Händen hat, dann passiert es gerne, dass dieser Download, der so lange dauert, sowohl abbricht, als auch dann, wenn er komplett runtergeladen ist, nochmal abstürzt und vergisst, dass er schon komplett runtergeladen war und sowas. Also bis man zu dieser Erstausgabe kommt, wenn man ein normales iPad hat, das nicht gerade vor 5 Minuten neu gestartet wurde, ist leider ein nicht so schöner Act. Ja, und selbst mit einem neuen iPad ist es auch so, dass du halt den Download nicht abbrechen kannst, also nicht pausieren kannst, besser gesagt, und dass du halt in der App drin bleiben musst, damit der Download weiter passiert. Sogar so weit, wobei ich hoffe, dass das Update schon durch ist. Sie haben gesagt, dass sie schon ein Update in den Store gestellt haben. Sogar so weit, dass wenn er sich schlafen legt, was er beim iPad auch so eingestellt ist, nach 5 Minuten schlafen legen oder so, Display Sleep, selbst dann gibt es eine Fehlermeldung, die ganz schön heißt I am Error, weil irgendwie der Entwickler hatte Spaß. Ja. Es gibt so Situationen, wo man so Fehlermeldungen bringt. Mhm. Und genau, und dann ist es wieder vorbei und darfst du wieder neu starten. Also das haben sie leider verbockt an der Stelle, sind sich dem aber bewusst. Also wenn man auf deren Blog geht, gibt es eine lange Entschuldigung. Seite. Ja, so, das ist ein Versuch einer Entschuldigung. Es ist eher so ein bitte update mal auf das neueste OS und also schon auch so ein bisschen hin und her, aber sie sind sich dem Problem bewusst. Sie haben schon ein Update gepusht, haben sie gemeint, in den Store. Die anderen kommen auch noch nach und sie sind sich auch dem Problem bewusst, dass so viel Platz zu brauchen ein Problem ist und dass im Hintergrund runterladen schön wäre und. Da kann man hoffen, dass dass die Situation noch besser wird. Ja, also würde ich auch jetzt erstmal ausklammern so als Problem und hoffen, dass es besser wird. Und ist aber auch komisch, gell? Also bei dem, da muss ich mir jetzt auch ein Disclaimer machen, also wir mögen sowohl die Jungs als auch deren Content, deswegen können wir es da jetzt ausklammern. Bei der Daily war uns das total egal. Also das stimmt allerdings, ja. Also aber so ist man halt. Ja. Also das sehe ich auch so. Mir geht es echt so, ich mag das Magazin jetzt schon, so was die Inhalte angeht und ich hätte gerne, dass die das hinkriegen. Ja, also bevor wir zu den Inhalten kommen, vielleicht noch, wie ist dann das Magazin an sich so aufgemacht? Mhm. Ja, weil du hast da so ein mehr oder weniger traditionelles Magazin mit Seiten oder mit Artikeln. Ja. Ja. Und da kannst du halt einerseits halt zwischen den Artikeln mit links, rechts wischen, wechseln und mit drauf, runter kannst du halt den Artikel dann scrollen. Ja. Ja. Was an sich ganz gut funktioniert. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass das alles wohl Bilder sind. Also wenn du so einen Artikel aufmachst, dann kriegst du das so eine unscharfe JPEG-Version und dann lädt er ein bisschen und dann wird es scharf. Ach, auf dem iPad 2 auch noch? Ja, ja. Also ich finde es an sich schön, weil dadurch ist das Swipen halt schnell. Ja. Aber es ist halt mit sehr viel Artefakten an der Stelle und es könnte noch ein bisschen hübscher sein. Aber mir ist eigentlich wichtiger, dass die Geschwindigkeit beim Swipen stimmt. Ich hätte halt gerne, dass das alles HTML5 wäre und dass man dann auch Text kopieren kann. Und ja, du weißt schon. Okay, Text kopieren oder so ist nochmal ein extra Ding. Ich weiß, es sah für mich schon auch so aus, als wären es entsprechende Rendering von Fonts und so dann. Also, dass nur so die erste Seite so ein JPEG ist. Aber ich habe noch nicht reingeguckt. Ich meine, in die 500 Megabyte reingucken könnte man auch mal. Also für mich sieht das so aus, als wären das zwei Bilder, die parallax scrollen. Einerseits so ein Hintergrund und andererseits eben der Vordergrund und alles wäre irgendwie, also es wirkt zumindest so, als würde da jetzt nicht großartig Text gerendert werden, sondern einfach nur ein Bild angezeigt werden, was ich so ein bisschen meh finde. Wobei, wenn es eine klare Zielplattform hat, ist es für mich auch okay an der Stelle. Ja, und es gibt da schon auch ein paar Font-Rendering-Issues, die man damit umgeht, ja, weil dann hat man es komplett im Griff. Ich bild mir halt ein zu sehen, dass das Font-Rendering und das Anti-Aliasing vom Font ein anderes ist als das Systemweite und das stört mich dann. Okay. Ja, wobei ich ja mit dem Systemweiten auf dem iPad auch nicht zufrieden bin, insofern ist mir das dann an der Stelle sogar eher positiv als negativ aufgefallen. Sag ich jetzt ganz komisch, aber so ging es mir dabei. Was mich, wenn wir schon dabei sind, also ein Artikel ist darauf runterscrollen, immer so auf einer langen Hochkantseite, also die halt entsprechend länger ist dann auch noch. Dass es zwei Ebenen gibt, nervt mich zum Beispiel tierisch, weil die erste Ebene scrollt praktisch immer flüssig mit und die zweite Ebene hüpft dann danach, wenn die erste Ebene stehen geblieben ist. Genau. Kann man sich jetzt schlecht vorstellen, ist aber genauso beschissen, wie es sich anhört. Und ich glaube, die Jungs haben das als Azifarzi absichtlich gemacht. Und ich hoffe, dass sie das bleiben lassen demnächst. Ich weiß nicht, also das sieht so aus wie NS-Runloop nicht ganz verstanden und das dann für einen Azifazi-Effekt erklärt. Ja, ich weiß es nicht genau. Es ist besonders nervig, wenn halt so das Nachscrollen, also wir haben wir einen Begriff für den Earthshare-Scrolling, also die Trägheit, die dann noch mitläuft, also wenn die so ganz langsam ausläuft. Und dann erst, wenn es ganz stehen geblieben ist, der Rest hinterher scrollt. Also das Hauptproblem, finde ich an der Stelle, ist auch, dass es dann teilweise eben die Bilder im Hintergrund vom Text sind und man den Text dann nicht lesen kann während der Zeit. Also es ist nicht nur irgendwie nicht so besonders hübsch, sondern du kannst auch wirklich den Artikel nicht weiterlesen, den du gerade lesen willst. Also da bin ich, also da hoffe ich, dass sie das noch abstellen auch. Ja, lieber weniger Scrollwahnsinn und dafür mehr irgendwie Rich Media, um ein ganz schlimmes Wort zu verwenden. Also was ich trotzdem aber schick finde, ist so an sich das Layout von den Seiten und so, da haben sie sich relativ viel Mühe gegeben pro Artikel, also das ist recht schön geworden. Das Grundkonzept, dass wenn es Screenshots gibt oder eine Galerie zu dem Artikel, dass du im Querformat dann automatisch die Screenshots bekommst in Fullscreen, finde ich passt auch, also das ist eine stimmige Art und Weise, hier mit umzugehen. Ist zwar so ein Inhaltsverändern, wenn man rotiert, aber finde ich passt. Was ich unangenehm finde, ist, dass wenn halt kein Screenshot da ist, dann nur der Screenshot, nur ein Text kommt, du dreh mal zurück. Ja, ja. Also deswegen, Das ist auch ein ganz seltsames Erlebnis, wenn du das im Landscape, wie heißt es auf Deutsch? Querformat? Im Querformat startest die App, dann kriegst du erstmal so einen Hinweis, so jetzt dreh mal dein iPad, sonst zeige ich dir nichts an. Ja. Irgendwie auch. Genau. Und auch auf den Seiten, wo es eben keine Galerie gibt, ist es auch so. Und auf den Seiten, wo eigentlich Videos da wären, also da nervt es mich auch, ist es auch so. Das heißt, du hast eigentlich ein Video in dem Artikel, den könnte man auch im Querformat einfach dann die Videos anzeigen, zumindest machen sie auch nicht. Ist aber alles so zu verschmerzen. Also wenn man sich wünschen, dass es besser wird in Zukunft, aber ist jetzt für meine Begriffe nichts, was jetzt besonders schlimm ist und super nervt. Warum ist das an der Stelle jetzt zu verschmerzen, wenn wir The Daily so scheiße fanden? Was ist jetzt gut an dem Ding? Also einerseits interessieren mich halt die Inhalte, was bei The Daily überhaupt nicht der Fall ist. Und die Inhalte sind irgendwie schön recherchierte eben Videospielartikel und vor allem eben auch die Videos von Area 5 Leuten, also das, was man so von Coop und One-Up-Show gewohnt war, von der Qualität her, wenn sie sich mit einem Thema auseinandersetzen, hat man da auch wieder und sowohl halt inhaltlich als auch, sie haben halt inzwischen auch wirklich gelernt, wie man tolle Videos macht. Also wenn ihr da irgendwo, auch wenn sie sich zu zweit unterhalten und es ist irgendwo in den Straßen von San Francisco war es eigentlich immer, oder? San Francisco. Ja, genau. Und dann eine tolle Einstellung und ein schöner Videobeitrag einfach, ja. Mhm. Schön kleine Schnipsel, 4-5 Minuten Einheiten von schönem Content. Ja, ja, und hat auch sich irgendwie zu einem Thema auch gute Gedanken gemacht. Also wo man auch, also wo ich mich auch wiederfinde. Also es gibt da zum Beispiel einen Videobeitrag über Steuerungsmöglichkeiten von Touch-Devices und wie das so die Spiele beeinflusst hat und wie die Spiele umgekehrt hat, die Touch-Devices beeinflussen. Und das fand ich eine sehr, also da hat sich jemand echt gut Gedanken gemacht und recherchiert und das dann auch noch in ein schönes Video und in ein Zweiergespräch reingegossen. Da bin ich auch sehr überzeugt von. Ja? Also hat mir sehr gefallen. Und umgekehrt finde ich es halt auch gut, weil das halt ein paar Leute sind, irgendwie einerseits die Leute, die das Atomic Smack halt so rausgeben und da die Redaktion sind und andererseits die Area 5 Leute, die da die Videos zusteuern und auch ein paar Artikel und halt unterm Strich halt da, ich würde mal so schätzen, ein Dutzend Menschen irgendwie so ein Magazin selbst herausgeben und sich so da unabhängig von anderen großen Entitäten machen, Verlagshäusern, wie auch immer. und so das machen, was sie gerne machen und feststellen, dass sie eigentlich so den Mittelsmann vielleicht hoffentlich gar nicht mehr brauchen. Ja, also das kommt hier auf alle Fälle, glaube ich, bei mir auch mit dazu, dass ich, vor allem, weil ich die Area 5 Leute kenne, die anderen, ja, habe ich keinen so einen Bezug zu, also die, die ja für den restlichen Teil verantwortlich sind. Aber ich wünsche mir halt eigentlich, dass die irgendein Format endlich mal finden, wo sie einfach ihre fucking Videos machen können und ihren Mann bringen und davon leben können, weil ich will da mehr davon haben und ich will, dass es funktioniert. Und ja, ich glaube, deshalb ist es mehr zu verschmerzen, aber es ist auch nicht so schlimm wie bei The Daily irgendwie. Also ich, es sind schon ein paar Sachen auch unangenehm, also man würde natürlich gerne ein bisschen Social da drin haben, aber lieber kein Social als schlechtes Social, so ungefähr. Insofern, das ist auch eine schöne Formulierung, man würde da gerne ein bisschen Social drin haben. Ja, halt so ein bisschen, wie du gemeint hast, Text rauskopieren und verlinken oder sowas. Gleichzeitig ist der Ansatz, den The Daily da gewählt hat, ja auch furchtbar. Also ein paar Artikel im Netz zu haben davon, die dann frei verfügbar sind oder nicht. Und auch nur Bilder. Genau. Also ich hoffe, dass da von dem, was die App so leisten kann, viel weitergeht. Also gerade auch, dass man irgendwie eine schönere Verwaltung von einzelnen Magazins einzelne Magazine dann da drin haben kann, weil der 500 Megabyte Batzen ist halt schon groß und der Platz auf dem iPad ja auch begrenzt. An sich haben sie es schon schön gemacht, dass man das Ding auch wieder löschen kann und jederzeit wieder runterladen. Also das ist auch schön, wenn es dann... Wenn das Downloaden mal ordentlich funktioniert. Wenn das Downloaden dann mal ordentlich funktioniert. Ja, also an sich, ich hab's nahezu durchgelesen und war auch von allen, also von der Art und Weise, wie sie geschrieben sind, hat mir gefallen und so. Die Auswahl fand ich gut. Insgesamt ein schönes Ding. Ja, finde ich auch so. Es ist ein Videospielemagazin, so wie ich es jetzt heutzutage auch als älterer Herr vergleichsweise ja, auch gerne lese. Und also da ist auch ein Artikel drin, zum Beispiel, wie du deine Uralt-Konsolen auf HDMI-Bildschirm ordentlich anschließt, dass sie auch scharf aussehen und so. Und das ist, da bin ich halt auch Zielgruppe. Ja? Weil ich will halt auch meinen C64 irgendwie an, keine Ahnung, anschließen. Und ich fühle mich da daheim. Der Content ist toll und unter Vorbehalt kann man das auf jeden Fall empfehlen, wenn dann der Rest irgendwie vom Technischen auch noch besser wird. Und ich wünsche denen auch alles Gute. Ja. Und zum Preis von der Mac Pro Magazin ist es kann man ja fast nichts falsch machen. Ich wollte gerade sagen, da ist auch fällt diese ganze so, okay, ich habe es jetzt nur auf dem iPad und kann es nirgendwo anders. Also die ganze Argumentationskette gibt es auch komplett, aber zu dem Preis finde ich das voll fair. Ja. Und ich selber würde sogar mehr zahlen, habe ich denen auch gesagt, aber mal gucken. Mal gucken. Die Zweitausgabe kommt ja angeblich auch soon. Mal sehen, wie das jetzt ist mit den Updates und so. Aber wird sich zeigen. Zweitausgabe. Guter Stichpunkt, die kommt nämlich jetzt auch gerade, nämlich von den iPads. Ja. Die werden jetzt verschickt, so die Woche über kamen so einzelne Meldungen von Versandsbestätigungen, wohl schon früher als die angekündigte Geschichte mit 25. April, also bei mir ist eines der bestellten iPads auf 14. April angekündigt, also ich hoffe, dass ich das dann auch bekomme. Genau, also es scheint sich wohl jetzt entweder die Lage zu entspannen oder die Online-Besteller haben ein bisschen doch mehr Vorrang bekommen durch den Unterdruck, wer weiß. Naja, also weiß man nicht so genau, aber kommt halt direkt aus Shenzhen, oder? Also du hast doch bestimmt schon getrackt. Nee, ich habe noch nicht, weil so früh geht's meistens noch nicht. Also ich warte immer so einen Tag oder so, bevor ich da anfange, weil die Zahl erst dann, also ich habe oft schon so eine Tracking-Nummer bekommen und dann ging nichts und dann... Dann gucke ich erst später und ich nutze auch irgendwie nicht das Widget, weil ich Dashboard-Widgets nicht mag und so. Gibt's auch eine App? Stimmt. Das ist eine App for that. Ja, wie heißt die denn? Deliveries, glaube ich. Deliveries. Also, ja. Okay. Aber auf jeden Fall, Gerüchte halber, kommt's direkt aus Shenzhen, da dauert dementsprechend halt irgendwie auch so 5 Tage um den Dreh wahrscheinlich. Aber ja. Eine kleine Anekdote dazu, die wir ja gar nicht aufgeschrieben haben, aber die ich trotzdem so jetzt auch im Netz gefunden habe die Woche und die ich lustig fand. Das Playbook verzögert sich. Das Playbook verzögert sich. Ja, was mich an sich gar nicht interessiert, also RIM, BlackBerry, großes Tablet, an sich interessiert mich es gar nicht, aber die Aussage, die so durch die Gegend schwirrt, ist, okay, Apple hat die Displays schon mal länger ausverkauft, deshalb müssen wir noch länger warten. Ach, das finde ich schon schön, dass der Markt so... Also nicht schön, eigentlich finde ich es schade, aber es ist eine interessante Anekdote, dass da wirklich die Ressourcen ausgehen. Ich meine, es war ja schon, ist ja schon länger so, dass Apple auf dem Großteil der Flash-Kontingente sitzt. Jetzt ist es dann auch so dieses 1024x768 Display. Mhm. Oh mein Gott. Big Bad Evil Apple. Ja, definitiv. dazu passt ja auch so diese neue App von Apple. wir haben da auch so ein Ad-Netzwerk. Also, das ist echt sowas, da fasst man sich an den Kopf. Da gibt es jetzt eine App, mit der man sich iAds angucken kann. Ja. Und nicht nur angucken, nein, man kann sie auch noch gern haben. Ja. Und mit seinen Freunden teilen noch nicht, oder? Das haben Apple dann nicht so raus mit dem Social. Nee. Aber ich... Ich habe mir zuerst gedacht, das wäre jetzt ein Scherz, aber nein, das ist tatsächlich deren Ernst. Man kann sich jetzt eine App runterladen, mit der man sich alle Werbungsdinge angucken kann, die es halt so in diesem iAd-Netzwerk gibt. Oh. Und man kann jetzt argumentieren, ja, das sind ja teilweise auch kleine Spielchen und so, und da kann man jetzt irgendwie den BMW Z3 irgendwo hinfahren lassen oder Jon Stewart irgendwie lustig irgendwie was sagen lassen, aber es ist halt doch Werbung irgendwie und Also an sich kann man das schon machen, das finde ich jetzt nicht so tragisch. Also was ich sehr lustig fand, war der Beschreibungstext im App Store. Das Ding gibt es nur im amerikanischen App Store übrigens. Hm. Also kann man so ohne US-Account sich nicht besorgen, falls man da reingucken will. Aber ich weiß auch nicht, so diese iAds sind auch nicht so abgehoben, wie sie es gern gehabt hätten. Das ist schon auch eher so ein... Ja, die bleiben so ein bisschen hinter dem Potenzial zurück, das sie damals für diese Toy Story Ad irgendwie vorher gesagt haben. Ja, also ich, als Entwickler würde ich, also für mich als Entwickler finde ich spannend, die mal zu sehen. Weil wenn ich sie vielleicht einbauen lassen würde, dann könnte ich jetzt wenigstens auch gucken, was da so reinkommt, weil so ansonsten sind mir die nicht so über den Weg gelaufen. Also in Deutschland sowieso nicht irgendwie, aber auch in anderen Apps nicht. Keine Ahnung, also so die große Erfolgsstory ist es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch einfach so, vielleicht gucken wir aus dem falschen Winkel drauf. Also ich bin auch jemand, der sich sowieso immer gleich die Version ohne Werbung kauft. Deswegen kann ich da auch nichts fundiert dazu sagen, ob ich das sehen würde oder ob es da viel gibt. Weil ich muss sagen, ich habe aber auch nicht viel gehört. Also nicht viel von Leuten, die Apps gemacht haben mit iAds und dann irgendwie jetzt gute, also so Success-Stories. Es gibt schon so ein paar Zahlen, aber... Aber alles nicht irgendwie in der greifbaren, so, wenn es wirklich toll laufen würde, hätte man das schon mehr um die Ohren geschlagen bekommen von diversen Quellen. Das denke ich auch, ja. Aber so diese App, die fand ich so ein bisschen befremdlich. Ja. Um das aber an der Stelle dann gleich mit mir selbst zu brechen und irgendwie meine persönliche Inkonsequenz irgendwie dann auch gleich ins Scheinwerferlicht zu rücken. Es gibt jetzt neue iPad-Ads. Ja! Die ist voll interessant. Ja. Die habe ich mir auch schon zweimal angeguckt. Weil ich fand an der interessant, dass die mal eine andere Art von Werbung wieder machen. Mhm. Ja, weil sie haben ja irgendwie seit der Switcher-Kampagne im Prinzip, haben sie irgendwie immer nur diesen hier Apple ist besser als Fu oder hier mit deinem Apple-Dings, Apple, iPad, iPhone. Ja, kannst du irgendwie Bilder machen. Ja. Und jetzt gehen sie so ein bisschen, irgendwie habe ich das Gefühl, zurück zu dem, was sie früher gemacht haben. Zumindest hört sich so an, wir können es mal reinhören, da haben wir auch mal Werbung im Podcast. Ja. Ja, endlich mal. Endlich. Ja. This is what we believe. Technology alone is not enough. Faster, thinner, lighter. Those are all good things. But when technology gets out of the way, everything becomes more delightful, even magical. That's when you leap forward. That's when you end up with something like this. Das Lustige ist halt, sie sagen nicht einmal iPad, sie sagen nicht einmal Apple. Ja? Mhm. Und es geht wieder in diese Richtung von the power to be your best, ja? und irgendwie bicycle for your mind und dieser ganze alte aspirational, ich weiß gar nicht, was man da auf Deutsch für sagt, so irgendwie, so von wegen motivierungsähnlich, so von wegen so, so Hoffnung und Romantik. Visionen vielleicht auch. Es geht alles so, also es spricht so irgendwie einen anderen Aspekt an von Technik. Ja. Finde ich interessant an der Stelle. Mhm. Ja, das fand ich auch schön und finde ich auch so eine Aussage, die halt wirklich, also sie ist halt auch eine ehrliche im Falle von Apple. Das ist halt wichtig. Also so eine Art von Werbung finde ich schwierig, wenn die Produkte da nicht den entsprechenden Fokus mitmachen. Und mit dem iPad ist es so. Ja? Zumindest aus unserem Sicht winkel jetzt, ja. Naja, nee, so diese Geschichte, so, okay, die Technologie soll eher verschwinden. Ja, so der Ansatz. Das ist ein Ansatz, den haben die anderen auch nicht so großartig. Das ist eher auch ein MeToo-Produkt. Das ist nicht so, das ist jetzt so ein universal-computer-eskes Ding, was aber jeder bedienen können soll. Es ist für mich von schon. Es ist eine glaubwürdige Aussage. Ja, und das finde ich wichtig an der Stelle. Und ja, deshalb finde ich auch so eine Art von Werbung finde ich dann auch gut. Ja, ich denke so vom Bauchgefühl her stimme ich dir dazu. Ich habe mir halt allerdings jetzt auch gerade eben, weil ich das Gefühl hatte, es hört sich so an wie die alten Sachen, mir so diese The Power to be at Your Best Kampagne angeguckt von damals. Mhm. Und das war halt auch, also das sprach so in die gleiche Lücke und das hat man damals, glaube ich, auch geglaubt. Aber da ging es halt auch so um den Power-PC im Vergleich zu, was es da sonst so gab. Und ja, also, es ist ja aber schon was anderes, oder? Ja, so also, bisschen, also damals war es jetzt so ein bisschen Technik-Mambo-Jumbo und das ist jetzt wirklich so eine, okay, wir besetzen hier was Neues, ist was anderes und die Gesamtheit ist es, nicht die einzelnen Sachen, die wir alle auch machen und die anderen auch machen. Ich meine, das ist natürlich auch rein marketingtechnisch ganz klar eine Abgrenzung von, okay, mehr hardware-technisch kriegen die sowas Ähnliches hin. Ja, es ist nicht so gut, irgendwie nicht so dünn und nicht so sonst irgendwas. Also das machen sie hier im Nebensatz auch, darf man auch nicht vergessen. Ja, na klar. Aber es ist auch so, okay, das andere können die nicht. Ja, es ist schon auch, es ist eine Werbung. Das ist die Strategie dahinter, denke ich auch. Darf man auch nicht vergessen, aber es ist trotzdem auch der Gedanke dahinter. Ja, es ist der Gedanke hinter diesem Gerät, dass es so die Universal Appliance ist. Ja, das ist wie ein Fernseher oder ein Föhn oder ein Toaster, ein Ding, das man einfach irgendwie bedienen kann. Beim Fernseher ist es inzwischen ja schon nicht mehr so. Genau, der Fernseher macht ja genau die entgegengesetzte Entwicklung mit irgendwie Diagonale und Projektionsverfahren und irgendwie und 3D oder nicht und also bedientechnisch. So ein Fernseher bedienen ist inzwischen schon echt eine Kunst geworden. So ein Föhn, naja, wohl Föhne gibt es auch mittlerweile, aber so Dinge, die einfach unsichtbar sind und nur für ihre Funktion erfüllen. Und die Idee ist wirklich im iPad und im iOS ja wirklich so verankert. Da gibt es eine App für irgendwas, das macht diese eine Sache gut und es soll es so machen, dass es möglichst zugänglich ist für nicht so oft Computerbenutzer und damit auch trotzdem für die alten oder für die eh schon vorhandene Zielgruppe trotzdem auch interessant. Also diesen Spagat. Und deshalb finde ich die Werbung gut. Gut, jetzt haben wir uns kurz über Werbung aufgeregt und dann lange über Werbung diskutiert. Genau. Den Spagat den muss man Fanboys auch ertragen. Hallo? Eben. Endlich mal wieder Fanboys. Fanboys, gutes Thema. Android und Windows Phone 7 Zahlen im Vergleich zu Verkäufen auf iOS sind so ein bisschen aus dem Internet rausgefallen. Genau, das Internet hat also die Anbieter von Planefinder haben einen Blogpost geschrieben, wo sie ihre Zahlen in den letzten 3 Monaten veröffentlicht haben von verkauften Apps auf iOS, Android und Windows Phone 7. Was ist denn Planefinder? Planefinder zeigt Flugzeuge an, wo die gerade so sind im Luftraum. Verstehe. Also so einfach nur so eine Karte mit entsprechend dann den kleine Flugzeuge, rote Linien, Indiana Jones. Genau, rote kleine Flugzeuge. So nicht besonders spektakulär, aber ganz lustig. Gibt's auch eine AR-Variante, wo du irgendwie dann so am Flughafen. Okay. so gucken kannst, wo denn dein Flieger jetzt irgendwie ankommt. Also irgendwie lustige Sperenzchen. Wie wertvoll die App ist oder nicht, ist mir dabei eigentlich auch relativ egal. Ja. Was ich spannend finde, ist eben so, was der Graph so aussagt. Und sie haben die absoluten Zahlen nicht in dem Graphen, aber sie haben so, also sie haben die Zahlenwerte nicht in dem Graphen, aber es ist ein linear angetragener Graph, der halt so circa Faktor 5 zugunsten von iOS zwischen iOS und Android macht. Mhm. Und Windows Phone 7 krebs da ganz unten an der Nulllinie rum und ist nicht so ganz einzuordnen. Ja. Tja, also du hast hier so 10-fach aufgeschrieben, also Faktor 10. Aber das ist halt bei der Größenordnung auch nicht mehr so klar zu sehen. Also Android verkauft sich so zehnfach vom Windows von 7, von dem, was ich da so abgelesen habe. Hm. Aber die Aussage ist halt wirklich schon auch so, da ist, was Verkäufe angeht, geht mit iOS aktuell deutlich mehr, und die Aussage wurde auch von Talkenberry von der Eigenfactory nochmal unterstützt, und finde ich eine spannende Geschichte, weil im Sinne von verkaufen Geräten ist es, glaube ich, schon nicht mehr so, oder? Ja, also wir kriegen jetzt in letzter Zeit auch häufiger E-Mails so von wegen, jetzt wo iOS ja stirbt, weil es mehr Android-Phones gibt, wollt ihr nicht endlich mal für Android entwickeln? Und nee, weil wir machen das, was wir gerne machen, ist immer die Antwort. Aber an sich ist es halt auch so offensichtlich, dass auf iOS schon auch eher die Leute sind, die ein Ökosystem tragen, das halt kleine Entwickler, die mit Software Geld verdienen wollen, durchaus eher unterstützt als auf Android. Ja, beziehungsweise die Interpretation ist mir an der Stelle auch relativ egal. Man verkauft halt mehr. Also ja. Ob da jetzt irgendwie die zahlkräftigeren Kunden sind oder ob es die zahlwilligeren Kunden sind oder ob es doch irgendwie mehr Kunden sind eigentlich sogar auf irgendeine Art und Weise. Ich finde den Datenpunkt halt irgendwie wichtig, weil das ist eigentlich die entscheidende Geschichte für die Entwicklerseite. Ja? Wenn das kippt, dann macht Apple so diese Geschichte von früher. Ja, dann, Windows irgendwann mal so was Apple dann da überholt. Was aus der jetzigen Perspektive auch gar nicht so ungut wäre, wenn das so ein bisschen kippen würde. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen weniger Leute auf der WWDC und ein bisschen weniger irgendwie. Ein bisschen mehr Druck auch auf Apple. Ja, aber. Also, aber das ist irgendwie dann. Man kann nachlegen. Man hat immer irgendwas zu jammern. Ja. Was dann auch schon eine großartige Überleitung ist eigentlich. Ach, dein Jammertal. Das Jammertal, ja. Das Jammertal fängt ja mit einer positiven Meldung an. Ja, ich habe es irgendwie so im Vorbeilaufen gehört. Naja, so letzte Woche in allen Gassen konnte man es von den Dächern heruntergezwitschert hören. Die Netzsperren sind tot. Hurra, hurra. So richtig tot. Naja, also man hat sich wohl getroffen bei der CDU und der FDP und hat so ein bisschen geredet und meinte dann so, ja, nee, das mit den Netzsperren, das lassen wir so ganz. Wir wollen das Gesetz auflösen, aufheben. Und hat man das dann auch gleich schon gemacht oder war das denn nur so? Nein, das ist jetzt eine Vereinbarung erstmal. Weil das muss man ja erstmal wieder durch diesen ganzen Sumsens von Verwaltungskram, weil es gibt ja dieses Gesetz und es ist nur kurz ausgesetzt geworden und es ist ausgesetzt und das wurde ja evaluiert, während es ausgesetzt war. Ja. Und das hat man festgestellt, dass meine Programme auch immer dann, wenn sie nicht laufen. Genau, und das hat man festgestellt, dass Löschen besser funktioniert als das, was man gerade nicht macht. Okay. Also es gab ja zuerst diese BKA-Studie mit Löschen funktioniert nicht so gut. Und dann gab es diese BKA-Studie mit Löschen funktioniert eigentlich super. Man glaubt, es ist die zweitere, nichts dagegen im Prinzip. Aber man hat sich halt bei FDP und CDU getroffen und so ein bisschen geredet über, was machen wir denn das jetzt in nächster Zeit und wie kommt dann die FDP wieder aus dem Jammertal raus. Mhm. Also das ist jetzt natürlich dazu fabuliert. Und dann hat man sich so gedacht, da haben wir ja dieses Ding, was eh schon seit Jahren in der Schublade liegt und das keiner anfassen will, weil es irgendwie so toxisch ist, weil dann diese komische Netz-Community gleich das Schreien anfängt. Das können wir jetzt irgendwie groß ausschlachten mit schaffen wir jetzt ab und wir sind die Guten und die FDP hat gewonnen und die Leuti Schnarri hat irgendwie auch einen Achtungserfolg erzielt. Leuti Schnarri. Es wird gerüchtet, dass das so ein bisschen Kuhhandel auch war gegen die Verlängerung der Antiterrorgesetze, also gerade Terrorbekämpf-G und Luftsicherheitsgesetz. Ja. Mal sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Da gibt es irgendwie noch nichts, was belastbar wäre. Okay, also aber nur mal auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Also Sie haben das beschlossen jetzt mehr oder weniger auf diesem Treffen und das muss jetzt erst noch passieren. Im Moment genau, ist es immer noch so, dass dieses Gesetz in diesem ausgesetzten Zustand ist, oder? Genau, also Sie haben halt auf Handschlag mehr oder weniger gesagt, das wollen wir jetzt aufheben, das Gesetz, und das dann auch in die Presse getragen. Insofern kann man sich da relativ schon drauf verlassen, dass das passiert. Okay. Falls nicht irgendwie jetzt plötzlich eine andere Bedrohungslage eintritt, so, keine Ahnung, irgendwo ein Kinderpornoreaktor explodiert oder so, keine Ahnung. Oh. Du weißt, wer das ist. Ja. Naja, auf jeden Fall könnte man hoffen, dass so auf Bundesebene die Netzsperren wegen Kinderpornos erstmal vom Tisch sind. Okay. An sich Gut. Ja, an sich gut, kann man unterstützen. Ja, also löschen statt sperren, finden wir alle toll. Ja. Kann man nichts sagen gegen. Nur dieses Internet-Sperren, das ist aber immer noch irgendwie große Modetechnologie und ist auch jetzt schon wieder 5 Tage, nachdem es als total unsinnig, zumindest für den einen Verwendungszweck, angeprangert wurde, jetzt wieder auf dem Tableau, okay. Nämlich auf Landesebene im Rahmen der Glücksspiel-Staatsvertrag. Okay. Weil man möchte natürlich sicherstellen, dass nur diejenigen Glücksspiel betreiben, die auch tatsächlich die Lizenz zum Glücksspiel haben. Ja, weil das ja so eine Lizenz zum Gelddrucken, die immer vom Staat ausgeht, in allen, ja, in allen Ländern, die wir so kennen, oder? Das ist so. Genau. Und das alle Länder, haben alle Länder irgendwie so, die haben das gemerkt, so Glücksspiel, das bringt Geld, da kann man ein bisschen Charity dranhängen, aber es muss auf alle Fälle eigentlich, das ist so eine zweite Steuereinnahme. Genau. Ja. Ja, zynischerweise könnte man sagen, so Dummsteuer, aber muss man jetzt nicht. Auf jeden Fall der richtige Stichpunkt, alle Länder machen das, ja, aber die Länder wollen halt nicht, dass andere Länder das bei sich selbst, also dass irgendwie andere Länder es in Deutschland machen. Ja. Insofern möchte man gerne verhindern, dass diese bösen Menschen jetzt irgendwie nach Amerika oder England zum Pokerspielen surfen und dort halt Glücksspiel betreiben. Da möchte man jetzt irgendwie, also so zumindest die Pressemeldung von der Konferenz, die jetzt stattfand zwischen den Innenministern der Länder, möchte man gerne irgendwie sicherstellen, dass die Provider doch diesen Fluss von Informationen filtern oder sperren zu den jeweiligen Anbietern und ja, also es fiel sogar das Wort Internet sperren an der Stelle. Juhu! Und was ist so die offizielle Begründung? Verbraucherschutz oder? Nein, einfach nur Glücksspielmonopol. Ja, so. Glücksspielmonopol sicherstellen. Oh. Also da gibt es auch ganz wenig Argumentation dagegen, weil. Das ist auch nicht so diese, das ist eine wichtige Einnahmequelle für die Länder und deswegen ist es okay. Ja, so. Es ist halt einfach illegal, das ohne Lizenz zu machen. Ja. Und das ist halt im Internet auch so. Also wenn ich jetzt hier sitze und in England Poker spiele übers Internet, dann sitze ich halt trotzdem hier. Und ja, und da tritt man jetzt auch, wie es scheint, ordentlich aufs Gas mit der Gesetzgebung. Also die wollen sich im Juni dann schon endgültig einigen auf den neuen Glücksspielstaatsvertrag. Also das wird aber anstrengend, weil ich meine, die Auswirkungen dessen, also die Basisauswirkungen dessen, wenn ich jetzt nicht mehr so viel Casino-Spam bekomme, die freuen mich ja eigentlich. Ja. Ist ja so, mich nerven ja diese Glücksspielseiten, aber trotzdem ist es natürlich inhaltlich die gleiche Scheiße. Da muss ich jetzt nicht davon ab. Nein, also man muss halt auch verstehen, es macht halt noch nicht mal, also es ist technisch natürlich auch die gleiche Scheiße. Ja, ja, weil wenn ich jetzt irgendwie meinen VPN-Client anwerfe, dann kann ich natürlich trotzdem in England Poker spielen. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt in England ein Pokeranbieter wäre, wäre das Erste, was ich machen würde, ein persönlichen VPN-Client irgendwie mehr basteln. Ja. Das ist ja auch nicht so Raketenwissenschaft. Der Poker-Client direkt so mit VPN eingebaut. Ja. Also Tor. Das Tor für Poker. Tor für Poker. Ist relativ einfach technisch umzusetzen, warum nicht? Und umgekehrt hat man halt so diese Technologie, die man halt einfach nicht haben will, trotzdem wieder gesellschaftlich verankert und auch beim Provider verankert. Okay. Keine Ahnung, wie ernstzunehmend jetzt die Bedrohung aus der Seite ist. Ja, man weiß ja, so Staatsverträge, die auf Landesebene verhandelt werden, die kippen im letzten Moment auch noch gerne mal um. Ja, also aus Gründen, die dann man nicht wirklich nachvollziehen kann. Aus Gründen. Aus Gründen, genau. Aber an sich ist der Ausblick schon einer, der nicht beruhigt. Unter anderem auch, weil auf EU-Ebene natürlich auch das Glücksspiel geregelt werden soll und da auch ähnliche Töne schon angeschlagen werden. Insofern auf allen Ebenen kommt es auf uns zu. Mal sehen, wo sich das entwickelt. Okay. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Netzsperren jetzt endgültig tot sind. Ja, das ist, glaube ich, doof gesagt, Leben länger. Ja, und fortgesagt, Leben länger bringt mich auch schon wieder zum nächsten Thema. Weil jetzt haben wir ja diese Kinderpornos und die löschen wir jetzt. Aber an sich ist das halt auch suboptimal, weil man will ja irgendwie auch schon, gerade wenn die jetzt irgendwie in Tauschbörsen oder so oder über E-Mail getauscht werden in diesem bösen Internet, dann kann man mit Löschen auf Webservern halt auch nichts machen. Und da bietet sich jetzt eine ganz neue, charmante Lösung an, die unser Innenminister Mindestdatenspeicherung nennt. Ah, der HP Friedrich war das, oder? Ja, der HP. Lass uns mal kurz in die Tagesschau reinhören zu dem Thema. Okay. Und das führt geradewegs zum nächsten Streitthema der Koalition, der Vorratsdatenspeicherung. Die sei gerade bei der Kinderpornografie unerlässlich, sagt die Union. Die FDP lehnt die vorsorgliche Speicherung aller Internet- und Telefonverbindungsdaten strikt ab. Ich hoffe natürlich immer, dass Frau Leutheiser-Schnarrenberger uns nicht entgegenkommt, sondern uns sich unseren guten Argumenten endlich beugt. Am Ende muss wohl auch dieser Streitpunkt wieder im Kanzleramt entschieden werden. Ja. Der Habe, der ist ja Gold wert. Der ist echt Gold wert. Das ist echt großartig. Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, in der Tagesschau wird noch nicht die neue Vokabel verwendet, sondern noch die alte. Da spricht man noch von Datenvorratsspeicherung. Habe hätte aber gerne, dass man jetzt von Mindestdatenspeicherung spricht. Wann ist das eigentlich passiert, dass die Kinderpornos jetzt zur Vorratsdatenspeicherung gehüpft sind? Das ist doch neu, oder? Seit eben nicht die Netzsperren. Ach, also für die kann man es nicht mehr verwenden. Insofern machen wir auf demselben falschen Rücken weiter in der anderen. Naja, aber die Argumentation ist halt so, ja, also 80% der Kinderpornos werden ja eh in Tauschbörsen und per E-Mail getauscht. Und da kann man ja mit Netzsperren sowieso nichts gegen machen. Und deswegen müssen wir jetzt Vorratsdaten speichern. Ja, und wir haben nicht gelernt, dass... Mindestdaten speichern. So. Ja. Und wir haben nicht gelernt, dass vielleicht der Missbrauch von dem Thema so ein bisschen pietätslos ist inzwischen. Ja? Das ist nicht so. Das hat der ausreichend gut funktioniert. Ja, Pietät ist so da zweite der Happe. Wahl. Das ist schon so eine Geschichte. Hast du das vom Gutti gehört? So. Was genau? Dass er jetzt nicht mehr will, also dass er das unter Verschluss halten will, die Ergebnisse der Nachforschung. Weil er hat ja eigentlich beim Gehen gemeint, so ich werde mich dem Ganzen stellen und das ist alles super, weil das muss jetzt einfach verfolgt werden. Und jetzt hat er aber darum gebeten, dass diese Dinge nicht veröffentlicht werden. Ja, hab ich gelesen. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass die Uni Bayreuth auch irgendwie aber trotzdem jetzt veröffentlicht hat, was zumindest Zwischenergebnis ihrer Untersuchung war. Und da kam man halt zum auf der Hand liegenden Schluss, dass da absichtlich beschissen wurde. Wer hätte es gedacht? Naja, auch so ein Thema. Aber in 2 Jahren ist der Kanzler. Ja, also, oder vielleicht in 6, keine Ahnung, aber. Oh mein Gott. Ich würde ihn noch nicht abschreiben. Gott, oh mein Gott. Pun intended. Naja, aber wie gesagt, aufpassen auf die Mindestdatenspeicherung ist jetzt neu und toll. Datenvorratsspeicherung jetzt nicht mehr so interessant, weil da verbindet man so viel Schlechtes mit und irgendwie auch so Bundesverfassungsgericht und alles als schlimm. Und Kinderpornografie jetzt im anderen Schlachtfeld als Hauptargument. Sehr gut. Ja, zumindest das Teilargument. Es gibt ja immer noch den internationalen Terrorismus und andere Dinge. Der wandert ja auch zu. Kriminalität, der wandert auch zu und so, ja. Ja, es bleibt spannend. Es wird nicht besser. Für uns toll, weil haben wir immer was zum Reden. Haben wir auch einen gesellschaftlichen Wert jenseits der Fanboys? Ja, da kann man auch in Frage stellen. Wir beanspruchen das mal für uns. Ich habe jetzt keine Überleitung, deswegen gehe ich ohne Überleitung weiter zu den Hörerkommentaren. Jo. Da gibt es heute sogar ein bisschen so Programmiererkram. Echt? Programmiererkram? Wird voll spannend. Ich hab gehört, wir machen sowas. Echt? Hallo Martin, hallo Dominik, hier ist der Gregor. Ich habe heute eine Frage zu Objective-C und zwar zu den Protocols. Die Syntax, wie man die programmieren würde, ist ja soweit ganz klar. Wofür werden eigentlich die Protocols verwendet? Habt ihr ein Beispiel dafür? Ich habe nicht ganz verstanden, wann ich Protocols einsetzen kann und wann die sinnvoll sind, wofür die jetzt genau da sind. Ansonsten Dankeschön für euren Podcast und bis dann. Dankeschön. Protocols. Die Protocols. Was ist so ein Protokoll? Also in anderen Sprachen heißen die anders. Also in Java, glaube ich, heißen sie Interface dann an der Stelle auch. Im Endeffekt definiert man über die Protocols eine entsprechende API, also eine Programmierschnittstelle, die ein Objekt ausfüllen muss oder soll oder kann, also in dem Fall. Und die aber nicht direkt in dem Objekt selber definiert ist. Das heißt so, ich will jetzt zum Beispiel ein Objekt als Datenquelle für eine Table View verwenden können, dann sage ich, ich unterstütze dieses Protokoll und damit verpflichte ich mich, die entsprechenden Methoden zu implementieren, die in dem Protokoll definiert sind, um zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe so viele Zeilen und ich kann den Wert zurückgeben, wenn ich gefragt werde, bitte gib mir mal den Inhalt von Zelle 3 in Reihe 5. Mhm. Ja. Und damit bin ich eine Table View Data Source und damit habe ich zum Beispiel ein Protokoll implementiert. Die Geschichte ist die, wenn man auf dem Desktop programmiert, da wurden Protokolle noch nicht so lange eingesetzt, sondern eben aufgrund dessen, dass es früher keine Option, also keine Möglichkeit gab, verschiedene Methoden als optional zu kennzeichnen. Ja. Das heißt, man konnte nur sagen, okay, wenn du ein Protokoll machst, dann musst du auch alle Methoden implementieren. Und viel in Coco läuft so, dass man so verschiedene API-Aufrufe implementieren kann, und man muss nur die implementieren, die einen interessieren. Hm. Deswegen ist viel, was eigentlich ein Protokoll war, also was eigentlich so ein Protokoll ist, früher als sogenanntes informelles Protokoll gelöst worden. Das heißt, als sogenannte Category, das heißt, ich kann einem beliebigen Objekt einfach Zusatzmethoden aufschreiben und die kann man dann implementieren oder nicht. Hm. Und inzwischen haben sie aufgeräumt, das heißt, alles, was irgendwie eine gewisse API voraussetzt, hat auch ein Protokoll im System, eben zum Beispiel die Table View Data Source oder einen Delegate auch, also ein Hilfsobjekt, das steuern kann, wie sich zum Beispiel so eine Table View auch verhält oder das einfach mitbekommt, wenn sich irgendwas verändert. Und dafür werden Protokolle im System hauptsächlich verwendet. Also genau. Also um das vielleicht noch ein bisschen abstrakter runterzubrechen, so ein Protokoll ist im Prinzip so eine Eigenschaftsbeschreibung. Ja, also ich kann jetzt diese Dinge und die heißen dann bei allen Objekten, die diese Dinge können, gleich. Ein Beispiel wäre zum Beispiel so ein Objekt, das andere Daten sammelt. Ja, und da gibt es jetzt irgendwie so das typische Array, das halt so irgendwie eine Liste ist, von an erster Stelle steht diese Datum, das ist Datum, an der zweiten Stelle steht ein anderes Datum und zum Beispiel eine Bag, die irgendwie nicht sortiert, wo halt einfach nur diese Daten drin sind und aber keine Reihenfolge haben. Ja, und diese beiden Dinge, also diese beiden Objekte, die diese Daten sammeln, die unterstützen halt für manche Sachen die gleichen Methoden, nämlich zum Beispiel beim Hinzufügen oder beim Entfernen von Objekten unter zum Beispiel jeweils die gleiche Methode und haben damit die gleiche Eigenschaft, die dann irgendwie heißt so Datensammler. Ja, und unter Datensammler steht halt drin, ich kann was hinzufügen, ich kann was löschen und das heißt dann so und das kannst du dann, je nachdem, was du verwendest, auf beiden gleich aufrufen. Genau, oder es gibt auch so Geschichten wie, wenn ein Objekt kopierbar ist, da unterstützt die Eigenschaft kopierbar, also das Protokoll Copying in der Stelle und hat halt dann die Methode Copy, die im Endeffekt eine kopierte Version von dem Jetzt-Zustand zurückgibt. Also es gibt ein paar Eigenschaften, die sind nicht an ein Objekt gebunden und die macht man besser in Protokolle. Ja. Ja. Das ist glaube ich, so die Geschichte. Ist jetzt funktional relativ außen vor zu lassen im Prinzip, weil man kann auch ohne Protokolle arbeiten, so gerade wenn man alles selber macht zum Beispiel. Mhm. Ist aber halt guter Stil und wenn der andere eben ein Protokoll definiert hat, dann möchte man auch reinschreiben, dass man dieses Protokoll benutzt. Dass da eben klar ist und syntaktisch auch ersichtlich ist, was da passiert. Genau. Also ich selber bin nicht so der Freund von so viel expliziten Aufschreibungen. Allerdings ist jetzt also gerade in Coco, das ist jetzt eben auch passiert, also gerade im UI-Kit, dass es inzwischen erfordert wird. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch irgendein Delegate von irgendjemand sein will, dann muss ich dieses Protokoll oben in meine Klasse hinzuschreiben und dann entsprechend auch die notwendigen Methoden implementieren, wenn es welche gibt, die man implementieren muss. Hat halt den großen Vorteil, dass der Compiler selber überprüfen kann, ob das passiert ist. Also genau. Der Compiler kann schon gucken, okay, du hast jetzt gesagt, du bist sowas, du unterstützt dieses Protokoll, aber du hast diese notwendige Methode nicht implementiert. Das ist wahrscheinlich nicht gut, was du da machst. Ja. Oder andersrum, du hast dich jetzt selber als Delegate von jemandem registriert und du unterstützt aber dieses Protokoll nicht. Wahrscheinlich ist es keine gute Idee. Ja. Ja, so auf der Ebene kann dir der Compiler unter die Arme greifen, wenn du das so explizit aufschreibst. Und inzwischen geht es auch mehr in die Richtung in Coco. Ja. Ich denke, wir haben so ein bisschen weitergeholfen. Ja. Zumindest hoffe ich das. Und kommen zum nächsten. Hallo Martin, hallo Dom. Hier ist der David aus München. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Macht weiter so. Ich bin gerade dabei, mit einem befreundeten Entwickler ein Webprojekt zu starten und bin dabei, die entsprechenden Tools und Tricks zusammenzutragen, die man da so braucht. Und habe da ein paar Fragen an euch als erfahrene Entwickler. Erstens mal gibt es da ja so Versioning Systems und da bin ich auf Git gestoßen, aber auch auf Subversion und wollte jetzt mal fragen, was ihr da hernehmt und aus welchem Grund, was sich da für welche Anwendungszwecke besser eignet. Außerdem, was ihr sonst noch so empfehlt, wenn man im Web als Neuling arbeitet, was man da vielleicht übersehen kann und welchen Editor zum Beispiel, Zwinker, man da so alles verwenden kann. Ich werde als Einsteiger sehr glücklich über eure Tipps und Tricks. Vielen Dank und Gruß aus München nach München. Ja, Gruß zurück nach München. Versionierungssysteme, Versionskontrollsysteme. Versionskontrollsysteme. Ja, also gerade wenn du mit dem ganzen Thema eh noch nicht in Berührung gekommen bist, dann würde ich dir zu einem verteilten Versionskontrollsystem raten, also entweder zu Git oder zu Mercurial. Für uns selber ist Mercurial die angenehmere Alternative, weil es von der Benutzung her eine viel geringere Einstiegshürde hat und auch die Standardfehler, die man so braucht, schnell abgedeckt sind. Also mir zum Beispiel ist wichtig, dass ich, wenn ich jetzt mit jemandem gemeinsam arbeite, irgendwo mal schnell eben hin und her mich austauschen kann von dem, was wir gemacht haben. Und bei Mercurial ist es halt einfach schon fest mit drin, mit hgsurf kann man einfach sein Repository auf den lokalen Rechner anbieten und mit Max ist dann auch über Bonjour schon die Verbindung mehr oder weniger hergestellt, indem ich dann den Bonjour-Name .local und dann den Port von dem hgsurf angebe und kann ich hin und her pushen und pullen und kann ganz unabhängig von irgendwelchen Netzsituationen arbeiten. Ja, also es ist sehr einfach, serverlos zu arbeiten mit Mercurial. Genau. Und halt auch ad hoc relativ einfach irgendwie Daten auszutauschen. Genau, also die Einstiegshürde finde ich bei Mercurial ist einfach geringer und deshalb würde ich Mercurial empfehlen und verteiltes Versionieren deswegen, weil es angenehmer von der Handhabung ist und automatischen Backup hat. Es hat viele, viele Vorteile. Also Subversion würde ich nur noch verwenden, wenn ich es in irgendeinem Kontext verwenden muss. Ja, also Subversion ist halt echt der alte Scheiß. Ja. Man will den neuen Scheiß. Genau. Auch aus Gründen. Ja, es gibt da auch eine große Menge an Gründen und wenn man das Netz befragt, findet man die auch. Genau, also weiß ich nicht, länger eingehen ist schwierig, weil es wird ja. So eine. Und ich denke auch gerade wenn sich so die Entscheidung stellt, arbeite ich mich, also lerne ich jetzt Subversion neu oder lerne ich jetzt Mercurial oder Git neu, dann lohnt sich halt Subversion an der Stelle gar nicht mehr zu lernen, in Anführungszeichen. Und gerade für Mercurial gibt es auch gute Tutorials, wo man relativ gut reinfindet am Anfang. Und es sei auch dazu gesagt, bitte immer versionieren, alles was du irgendwie mit Code machst, weil es ist nichts schlimmer, als vor einer Woche was gemacht zu haben und das nicht mehr auffinden zu können, weil man es halt eben gelöscht hat wieder oder verändert hat. Ja. Und also, auch Webseiten versionieren hilft ungemein. Also mache ich seit Anfang an auf unseren Webseiten und das ist einfach... Man will anders nicht arbeiten, weil man kann gucken, wo kommt das jetzt her und kann zurückspulen und irgendwie, wenn man sich verkodet hat und was nicht alles. Und der Nachteil ist halt einfach super gering, weil der Nachteil heißt, man muss ein bisschen Aufwand treiben, um ab und zu mal zu sagen, okay, die Version ist jetzt eine. Ja? Ja. Das ist schon alles, was man eigentlich machen muss. Also gerade mit den verteilten Versionskontrollen, weil lokal funktionieren die auch. Man muss nicht mal mit irgendjemand teilen. Ja? Nur für sich selber mal schnell den hg-init in dem Verzeichnis, wo man ist, dann hg-add-remove alles drin und dann bei jedem Schritt, der groß genug ist, halt einfach wieder einchecken. Ja. Kann ich nur empfehlen. Editormäßig, Zwinker, unser eigener natürlich, wir mögen den sehr gerne. Für Leute, die ein bisschen, also Sub-Isa Edit, für alle, die es jetzt noch nicht wissen, keine Ahnung, für diejenigen, die jetzt eher so auf so ein Single-Window-Environment stehen, dann Coda natürlich an der Stelle mal angucken. Ist alles unter Vorbehalt, weil wir da überall mit drin hängen. Sei auch mal gesagt. Und man kann sich natürlich auch TextMate angucken und Aquamax, wie heißt er? Nee. Aquamax, dieser Emacs. Ich weiß nicht, ob neue Leute irgendwie VI oder Emacs irgendwie am Start haben. Das ist halt die Frage, wo die Vorkenntnisse schon da sind. Aber Also es gibt mittlerweile ein sehr gut funktionierendes Ökosystem an Editoren auf dem Mac. Ja. Man findet im Zweifelsfall, was man sucht. Oder man findet was einem gefällt, besser so. Und Also das nach persönlicher Vorliebe, was so ein Editor macht, entscheiden. Mhm. Und wir sind halt im Vorteil, dass wir unseren eigenen geschrieben haben, deshalb entspricht er unserem Vorlieben. Und es gibt echt, es gibt das Ganze wie Sand am Meer inzwischen. Ja. Hm? Ich kann mich noch erinnern, da gab es nur einen. Genau. Naja. Dann hätten wir uns auch nicht unseren eigenen programmiert. Exakt. Gut, gut, gut. Jetzt muss ich nur hier ein bisschen zurückspulen, damit ich den dritten Audiokommentar noch spielen kann. So, hallo Fanboys. Ich bin nochmal der Nils, derselbe wie letztes Mal, auch wieder der aus Koblenz. Ich habe mir jetzt für 700 Euro ein MacBook Pro Mitte 2009 geshoppt für, ja, auf eBay. Und also das ist sehr schön. Das kam auch direkt mit allem an und das kann ich auch nur empfehlen. Also eBay kann man sich schon gut was schießen, weil so viel hat sich ja jetzt auch nicht getan, höchstens mit den neuen MacBooks, aber die von 2010 waren jetzt so viel besser und 700 Euro ist okay, finde ich. Aber ich hätte jetzt doch noch eine Frage, und zwar, wenn ich das lade, dann ist es auf der Seite, wo man das MagSafe reinsteckt, auch wirklich richtig heiß. Ist das so richtig? Und noch eine Hitzefrage, wie heiß darf das werden überhaupt? Weil, ich hatte das irgendwann letztens, weil der Prozessor 90 Grad war und irgendwie klingt das ziemlich heiß und ja. Ich habe ja auch Fan Control installiert und halte ihn jetzt irgendwie auf so ungefähr normal 60 Grad. Ich blende dann lieber hier das Lüften aus, als dass mein Ding so heiß wird. Höchstens, wenn ich da wieder mit Screenflow irgendwas mache, dann wird das besser und ich habe auch Line installiert, so wie ich gesagt habe, das ist super und so, ich mache jetzt hier noch ein shameless Self-Plug auf meinem Blog nils-techblog.de kann sich dann auch mal ein Video von mir anschauen und Berichte lesen irgendwie so und ja, ich bedanke mich nochmal für euren Rat und tschüss. Ja, ja, die Schleichwerbung nimmt zu bei den Fanboys. Ich merke. Erstmal irgendwie gute Besserung, du scheinst verschnupft zu sein, waren wir hier auch öfter. Ja, ja. Kündigt sich das auch gerade wieder an, aber mal gucken. Ja, auf eBay alte Rechner kaufen. Kann man machen, aber die Macs verlieren sehr wenig an Wert. Also es ist so, also man kriegt jetzt, der neuere Scheiß ist meistens gar nicht so viel teurer und den kann man auch wieder, also meine Strategie ist eher neu kaufen und dann auf eBay verkaufen, auf der Ebene. Ja, andererseits, wenn die 100 oder 200 Euro Unterschied wichtig sind, dann ist es natürlich eine Möglichkeit. Die Hitzeentwicklung. Naja, also die Seite, wo der MagSafe ist, ist halt auch die Seite, wo der Akku ist. Ja. Und so ein Akku beim Laden, der wird warm. Das kann man festhalten. Ja, also dass dieser Bereich warm wird und ganz schön ordentlich, ist nicht so unnormal, wenn das Ding leer war. Ja? Also wenn es jetzt im vollen Zustand so passiert, ist es nicht mehr so, also ist es nicht so eine tolle Eigenschaft. Also ich merke das eigentlich hauptsächlich dann, also wenn der Akku geladen wird, dann wird hitzefrei auch. Ja? Also das ist definitiv so. Wenn nur der Ladezustand erhalten bleibt, sollte nicht so viel Hitze an der Stelle frei werden. Ist es aber auch, ging mir unterschiedlich mit den unterschiedlichen MacBooks, die ich so hatte. Ja, also gerade so die Generation von vor zwei Generationen ist durchaus noch eine, die sehr, sehr warm wird bei Betrieb und bei Laden. Insofern ist das jetzt nichts Ungewöhnliches und normal. Ja, und an der Stelle auch zu den Temperaturen. So ein Ding wird schon mal, also gerade die CPU wird schon mal 90 Grad warm. Da muss man sich jetzt irgendwie auch keinen Kopf machen. Deswegen, also ich kenne es von mir selber auch, dass ich irgendwie mir im Jugendalter irgendwie eine mordsteuren PC gekauft habe, wo ich irgendwie dann auch so über diese 20 Temperaturwerte irgendwie klein Buch geführt habe und ja aufgepasst habe, dass ja auch nichts zu warm wird, aber man kann sich diesen Stress auch sparen, weil der Rechner weiß im Zweifelsfall, wann es ihm zu warm wird und macht dann mehr Lüfter oder sagt, es ist mir ganz zu warm und schaltet sich aus. Ja, also es ist auch so eine Geschichte, also das, was du mit Fan-Controller gemacht hast, finde ich jetzt eher schwierig, weil da kannst du halt, wenn du es mal in die falsche Richtung justierst, eher in eine Situation kommen, dass es zu heiß wird. Ja, ich meine, was passiert ist halt, er schaltet sich ab, also da geht nicht wirklich was kaputt normalerweise, aber eingreifen in diesen natürlichen Regelzyklus halte ich für schwierig. Aber wenn du es natürlich machst, um irgendwie mehr zu lüften als weniger, dann kann im Zweifel auch nicht wirklich viel schief gehen. Ich meine, die Dinger werden heiß, teilweise sauheiß. Jetzt, wo die Taktzahlen wieder runtergehen, ist es ein bisschen besser geworden mit den neueren Modellen, aber das vor 2 Jahren hat vielleicht auch noch wieder eine höhere Taktzahl am Start. Es gab auch wahrscheinlich das Jahr davor, also oder das Jahr der Intel-Umstellung war ja sogar so, dass die so heiß wurden, dass man sich irgendwie, wenn man die auf dem Schoß hatte, sich ordentlich verbrennen konnte, wenn man nicht aufgepasst hat und eingeschlafen ist. Ich habe mich auch schon an meinen alten MacBooks verbrannt, vorne beim Lüfter, so, also so unten zwischen den zwischen Display und Hauptchassis wurden die auch scheiße heiß. Ist so. Und grundsätzlich sind die Apple-Laptops eher so eingestellt, dass sie erstmal scheiße heiß werden, bevor der Lüfter angeht, was ja geräuschtechnisch recht angenehm ist. Ja, muss man ein bisschen durch. Und bei älteren Geräten wird es nicht besser. Also die Hitzeableitung nimmt eher ab mit der Zeit, habe ich festgestellt. Ja. Also da nimmt halt dann auch der Staub und sonstiger Dreck zu und dann wird es halt auch warm. Und wem Hitze ein großes Anliegen ist, also nicht vorhandene Hitzeentwicklung und auch weniger Lüftergeschichte, dem sei das MacBook Air ins Herz gelegt, da ist es wirklich so, das bleibt kühl, das ist relaxed, das ist halt auch ein bisschen langsamer, aber es ist hat diese ganzen Hitzegeschichten nicht so. Ja. Genau. Schön. Dann hätten wir die Horror-Kommentare für dieses Mal auch. Freudsche Versprecher an der Stelle. Nee. Die Hörerkommentare abgehakt, harkt und kommen zu Medienkonsumtipps. Und an dieser Stelle nur einer, aber einer, der mir am Herzen liegt, weil ich fand's gut. Ich habe einen Film geguckt, der heißt Playing Columbine, ist gerade auf DVD rausgekommen, kann man sich im Internet bestellen. Und es geht um das sogenannte Super Columbine Massacre RPG, Ausrufezeichen. Okay. Der eine oder andere wird sich erinnern, es gab vor, ich weiß, das lass mich nicht lügen, das sind jetzt glaube ich 5 Jahren oder so, eine Kontroverse über ein Rollenspiel, das so im Stil von einem alten japanischen Rollenspiel gemacht war, das eben Super Columbine Massacre RPG hieß und gemacht wurde von einem gewissen Herrn Danny Lidone. War dann irgendwie in der Presse mit, hier werden irgendwie Gräueltaten nachgespielt und diese bösen Computerspiele und alles verbieten und alles schrecklich. Und das greift diese Dokumentation auf, die übrigens auch von Danny Lidone gemacht ist. Und also der sattelt jetzt quasi um auf Dokumentarfilme und guckt so ein bisschen einerseits, wie das so lief damals und was alles passiert ist und was seine Beweggründe waren, dieses Spiel zu machen und wie das dann ankam. Und greift dann auch weiter auf, was dürfen Computerspiele eigentlich? Okay, es ist in dem Sinne, aber es ist ein, er hat das Computerspiel gemacht, er hat es, die Dokumentation gemacht, also es ist insgesamt jetzt nicht so. Ja, es ist keine objektive Geschichte, klar. Es ist also ein starkes Opinion Piece praktisch. Ja, es ist keine subjektive Geschichte, es ist definitiv aus seiner Perspektive erzählt und ja, es ist auch fraglich, ob du das irgendwie subjektiv irgendwie darstellen kannst überhaupt. Ja. Und so eine Dokumentation ist im Zweifel dann auch nicht das richtige Mittel dafür, wenn man das wollte. Aber an sich beleuchtet er recht schön, warum er es gemacht hat. Also einerseits halt, um für sich selbst zu verarbeiten, was passiert ist und auch zu gucken, was kann ich mit diesem Medium überhaupt machen, weil er irgendwie vorher nicht programmiert hat und das sich mehr oder weniger auch nur zusammengeklickt hat in so einem RPG-Maker. Mhm. Und umgekehrt geht er eben dann auch weiter auf, wie wird das von Spielern wahrgenommen und wie weit ist da so diese Katharsis von, man spielt da jetzt eben den Übeltäter und reflektiert dann dabei, was man eigentlich macht und wieso man das macht und was da passiert. Vielleicht auch irgendwie so eine Erfahrung, die jetzt irgendwie nicht verteufelnswert ist. Ja. Und ich fand das sehr gut gemacht. Er hat irgendwie auch sehr viele Kontakte in die Indie-Developer-Szene. Da sind lauter Leute dabei, die ich großartig finde. Unter anderem Kelly Santiago von That Game Company, die irgendwie Flower gemacht haben und Flow. Oder Jonathan Marr von Everyday Shooter. Also großartige Interviews auch mit den Indie-Developern eben zum Thema, inwieweit müssen Spiele auch sowas dürfen, inwieweit sind Spiele auch Medium für Emotionen und nicht nur irgendwie draufhalten und stupides Ballern. Und ich fand das eine sehr gute Doku und die möchte ich jedem ans Herz legen. Okay, ja, schick, muss ich auch noch gucken, habe ich nicht getan. Leider die vor dir. Ja. Ich habe auch noch einen kleinen Medientipp, aber das ist eher so ein Haha. Also wer es nicht so mitverfolgt mit den amerikanischen Medien, der Herr Glenn Beck musste seine Show aufgeben. Ja. Und wir hatten ja vor ein paar Folgen gemeint, so das war Schlimmo und Glenn Beck sowas im eine Stimme dafür haben für radikale Äußerungen und bei anderen schwieriger gehandhabt wird, ist mir unangenehm. Und da freut mich dann so eine Geschichte ein bisschen. Also es ist einfach ein bisschen persönliche Genugtuung. Aber was ich dazu empfehlen will, ist, also vor allem, wenn man die Glenn Beck-Geschichten ein, zweimal gesehen hat, ja, so wirklich einfach mal direkt so eine Glenn Beck-Show geguckt hat, die aktuelle Daily Show von Jon Stewart, also jetzt vom Donnerstag, die ist einfach in diesem Glenn Beck-Show-Stil gehalten. Und das ist so eine großartige Parodie von diesem Stil. Also auch mit der geballten Kraft, die Jon Stewart da hat, wenn er sowas voll aufs Korn nimmt. Grandios. Ja, fand ich sie auch sehr gut. Ich gucke Beck auch immer zu, mal so zum Spaß, ja, so mal zu gucken, was gerade aktuell ist in der Aluminiumfolien-Szene. Und er parodiert das halt großartig. Also er hat es echt drauf, so in diesem Stil, total absurd, aber das Original ist ja auch total absurd, ja, irgendwie Sachen zu erzählen und ja, toll. Und mal kurz so eine Metaebene einzuziehen, mhm, und dann mal wieder aufzubrechen. Ja, das ist echt super. Ja, das ist großartig. Und zu Gast ist Jamie Oliver, das wäre vielleicht auch noch so ein Medientipp, so Jamie's Kitchen. Wer es gucken will, ist eine ganz nette Kochserie, hätte ich schon fast gesagt, aber stimmt nicht ganz. Also Jamie Oliver hat so ein bisschen in Amerika versucht, so Schulsystemküche mit ein bisschen Echtweltessen anzureichern und ist halt so eine ist halt so eine Reality-TV-Serie. Also da ist jetzt auch nicht alles echt, was man da sieht. Nee, aber ist auch auch entsprechend so ein bisschen übertrieben. Also man merkt auch so dieses, dass es doch aus eine Serie auch für amerikanische Verhältnisse nochmal aufgepeppt wurde, so diese wer da gegen wen und wie agiert. Aber es ist schon an sich auch einfach, finde ich, eine relativ eine spannende Sache, da mal reinzugucken, wirklich wie dann so die Essensindustrie in Amerika für die Normalverpflegung aussieht. Ja. Und ja, also finde ich trotzdem ganz nett anzugucken auch. Ja. So. Das waren meine Medienempfehlungen. Deine Medienempfehlungen, ja, die sind dann ein bisschen mainstreamiger und fader. Schlimm. Ja. Naja, aber muss ja auch mal sein. Und das war jetzt gar nicht so gemeint, wie es sich angehört hat. Das war gar nicht so gemein, wie es sich angehört hat. Ja, das auch. Naja, aber wir sind am Ende. Ja, voll und ganz. Heute ein bisschen kürzer als sonst, wenn ich mich nicht alles täuscht, aber es scheint so ein bisschen nicht so viel. Es geht. Ja, aber wir haben noch einen Rausschmeißer und diesmal haben wir tatsächlich einen vorbereitet. Ja. Und der kommt von Twitter. Wurde uns empfohlen. Wir bedanken uns und sind sehr offen für lustige Empfehlungen. Und ja, dem überlassen wir euch dann gleich. Wir wollen auch gar nicht so viel spoilern, oder? Nö. Nee, also das muss man erlebt haben. Dass ja. ohne, da muss man reingeworfen werden. Genau, so aus dem Nichts. So, sozusagen gewästerflext wird man da. Aber ja. Naja. Okay. Okay. Dann. Bis nächste Woche. Ja. Viel Spaß beim Rausschmeißer. Nicht mehr weitergehen, denn alle Chefs und Präsidenten